4. Unlimited. Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move your dancing feet to the rescue. Here I am, want you to know y'all. Can you am Freitagabend. Bob Marley, Sun is Shining in der Version von PJ Bridger. Herzlichst willkommen bei FM4 Unlimited. Mein Name DJ Functionist. Lautsprecher aufgedreht, den Nebel vorm Fenster versuche ich wegzublasen. Mit voller Power. Hier noch ein PJ Bridger Release. Heute auf Bandcamp entdeckt. das ist der Who Rhythm. Und wie immer in dieser Stunde, in der ersten Stunde von 7 bis 8, eher neuere Releases aus der letzten Zeit von dieser Woche. Dann machen wir das übliche Unlimited Style, schubladenfreie Gedänze. Sind sehr, sehr gesund. Peachy Bridger war das hier mit 2 Edits am Beginn von FM4 Unlimited heute. Wir slowen down hier zu Space Echo. Love Shack Recording Artists haben eine EP rausgebracht. Glaub erscheint heute, heißt Rewind EP und versammelt eine beeindruckende Best-of-Sammlung von Space Echo. Das hier zum Beispiel, Party Together. Space Echo im Doppelpack Go Down und Party Together davor. Und das hier ist Six Boris Project mit One Way. das Still Going Theme von Still Going in FM4 Unlimited und We Are Still Going. Ich bringe euch einen wichtigen Producer der Dance-Szene, nämlich Ray Mung aus London, UK, seit den 90ern DJ und Producer. Hier mit wahrscheinlich seinem größten Tune Look Into My Eyes. Thank you. Classic von Raymond, Look Into My Eyes. Weiter geht's mit King Edits, a tune as I'm Glad. Ein weiterer Edits, ein paar heute versteckt in der heutigen Sendung, einem dreistündigen Mix. In Unlimited heute von DJ Functionist, That's Me. Ich freue mich, hier zu sein für euch. Ein bisschen verkühlt, man hört es vielleicht an der kratzigen Stimme, aber egal, die Musik ist viel wichtiger. Die geht hier bis 10 und um 22 Uhr dann Laboom Deluxe auf FM4 heute mit Patrick Pulsinger. Bleibt eingedreht, so laut es geht und so lange es geht. Und vibet mit uns. Hier, wie gesagt, noch in der ersten Stunde neue Releases und Edits. Aber es geht so gut verträumt, shaky weiter hier heute Abend. Yeah, coming up jetzt in diesem Set Bertrand Bourgelat im Jaksek Remix. Der Lego Edit von Flashback und die PBR Street Gang mit Vivi PV im Dusty Acid Remix. Thank you. to the music. Noch viel Music coming up bis 22 Uhr in Unlimited auf FM4 und dann La Boom Deluxe. Ihr könnt die ganze Nacht tanzen vor dem Radio. Auch on demand gibt's alle unsere Mixes jeweils 30 Tage lang. Ihr wisst wo, fm4.at/dance. Raw Silk ist das. Do it to the music. Wir sind gleich wieder zurück. Wir, ich euer DJ des Vorabends. Zum Warm-up fürs Weekend. Music's hypnotizing.